Das tolle Zeug, die rasenden Gebärden, der abgeschmackteste Betrug, sind mir bekannt, verhasst genug. Ei, Possen, das ist nur zum Lachen. Sei nur nicht ein so strenger Mann. Sie muss als Arzt ein Hokuspokus machen, damit der Saft dir wohl gedeihen kann. Du musst verstehen, aus 1 macht 10 und 2 lass gehen und 3 mach gleich, so bist du reich. Verlier die 4 aus 5 und 6, so sagt die Hex, mach's 7 und 8, so ist's vollbracht und 9 ist 1 und 10 ist keins, das ist das Hexen 1x1. Mich dünkt, die Alte spricht im Fieber. Das ist noch lange nicht vorüber. Gewöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nur Worte hört, es müsse sich doch dabei auch was denken lassen. Die hohe Kraft der Wissenschaft der ganzen Welt verborgen. Und wer nicht denkt, dem wird sie geschenkt. Er hat sie ohne Sorgen. Was sagt sie uns für Unsinn vor? Es wird mir gleich den Kopf zerbrechen. Mich dünkt, ich höre ein ganzes Chor von 100.000 Narren sprechen. Genug, oh treffliche Sibylle. Gib deinen Trank herbei und fülle die Schale rasch bis an den Rand hinan. Nur frisch hinunter. Immer zu. Es wird dir gleich das Herz erfreuen. Bist mit dem Teufel du und du und willst dich vor der Flamme scheuen? Nun. Frisch hinaus. Du darfst nicht ruhen. Möge euch das Schlückchen wohl behagen. Und kann ich dir was zu Gefallen tun, so darfst du mir's nur auf Walpurgis sagen. Hier ist ein Lied. Wenn ihr's zuweilen singt, so werdet ihr besondere Wirkung spüren. Dann nur geschwind und lass dich führen. Du musst notwendig transpirieren, damit die Kraft durch In- und Äußeres dringt. Den edlen Müßiggang lehr ich hernach dich schätzen. Und bald empfindest du mit innigem Ergetzen, wie sich Cupido regt und hin und wieder springt. Lass mich nur schnell noch in den Spiegel schauen. Das Frauenbild war gar zu schön. Nein, nein. Du sollst das Muster aller Frauen nun bald leibhaftig vor dir sehen. Du siehst, mit diesem Trank im Leibe, bald Helenen in jedem Weibe.